Abschnitt 21 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Abt Warin. Im Konvent zu 13 Linden saß der Abt in stiller Zelle, Blätter auf dem Eichentische, Rollen auf dem Buchgestelle. Emsig schrieb er Zahl zu Zahlen, manche Reihe frommer Spenden, zugewandt dem Gotteshause, nah und fern von milden Händen. Brunico von Siebenhufen, in der Mark zu Wulfharts Eichen, jährlich 14 Scheffel Roggen, dick von Düsterloh desgleichen. Merke wohl, die Bringer werden gut in Brot und Bier gehalten, an der Herdstatt, doch der Rosse hat ein jeder selbst zu walten. Ferner Friedemar von Rohrbeck, Pfingsten 13 Pfund Forellen, item einen Korb voll Binsen zum Bestreuen der Klosterzellen. Guntram von 200 Jochen, auf dem Brink zur scharfen Ecke, Petritag 6 Malta Gerste, Ado fährt und leiht die Säcke. Dann vom Hof zu Alderntorbe, Asma jährlich 12 Denare, eine Tonne Salz und einen feisten Hirsch im andern Jahre. Item einen Lederhandschuh in den 12 geweihten Nächten für den Abbas wechselweise einen linken, einen rechten. Weiter Sigiburg die Wittib statt des Zinses von dem Vier Tome einen Weizenkuchen, der ihr reicht vom Fuß zum Knie. Ansfried für den Neubruchzehnten zu St. Veit 3 fette Schafe, Meginhard, der Schmied ist Zeuge, bei Versäumnis 1 als Strafe. Hartogrim vom Donnerberge, einen Hahn und 13 Hühner, für die Ruhe seines Vaters, Markulf, der ein Götzendiener. Dodigo vom Eberbronnen, einen Pelz von Lämmerfellen, jedes 9. Jahr, daneben, grauer Leinwand, 20 Ellen. Item 19 Bogenschützen für die Not und einen Reiter, ferner, doch genug, ich schreibe morgen das Registrum weiter. Im Konvent zu 13 Linden saß der Abt in stiller Zelle, o wie klang vom Lindenaste heut der Drosselschlag so helle. Denn der Winter war vergangen, wilder Wald und Garten blühte, o wie sang dem alten Manne heut die Drossel ins Gemüte. Hoffnung? Ihre Laubgewinde, träumerische Blumenglucken, flattern nicht um graue Scheitel, gaukeln nur um blonde Locken. Hoffnung nicht, der vielgetäuschte lernt Entsagung mit den Jahren, doch es blieb ihm ein Erinnern an die Frühlinge, die waren. O ein freudiges Erinnern an der Jugend heitre Lenze, weit im Süd und all die reichen, speererrungenen Siegesgrenze. Einst, am Ebro war's, wie Geier, schwärmten rings die Mohrenmänner, ruhig, wie aus Erz gegossen, hielt die Schar der Kreuzbekenner. Zweikampf heischend schwang der Emir hoch den Stahl im Feuerkreise, und, da pocht es, sich verneigend, stand der Sachse vor dem Kreise. Würd'ge Abt, die Lerche schmettert, Flur und Hain begann zu sprießen, scheiden muß ich, eures Brotes darf ich länger nicht genießen. Was ihr Holdes an mir tatet, lohn euch euer Herz und jener, der den Sohn des Hauptmanns heilte, euer Gott, der Nazarener. Gunst und Güte zu vergelten, wie geläng es einem Gaste, arm wie ich, arm wie die Krähe auf dem winterkahlen Aste. Nehmt denn, was mir blieb des Mundes, kargen Dank statt jedes andern, eins noch, euer Tun, ich hätt es euch getan, nun lasst mich wandern. Fahren muß ich fremde Straßen, sorgenvoll auf dunkler Reise, ob ein Gott durch Traum und Angang mir den Pfad im Irrsal weise. und dem Abt die Rechte bietend, weint er laut zum ersten Male, seit er an dem Sarg der Mutter einsam stand im öden Saale. Doch der Abt mit beiden Händen hielt er ihn. Wie hast du Eile? Straßen gibt es, 100 Straßen, und nur eine führt zum Heile. Sprich, wohin? Ich weiß im Norden einen Mann im Land der Friesen, der in ernsten hohen Dingen einst den Knaben unterwiesen. Fragen will ich, frag den Blinden nach des Weges Richt und Krümme. Elmar, frag dich selber, redet dir im Herzen keine Stimme. O, ich dachte, o, du dachtest, o, du suchtest mit der Binde, Jugend meint, und ihre Meinung ist wie Dünensand im Winde. Deiner Wünsche stetes Wechseln, deiner Sorge ewiges Schwanken, all dein Hoffen und Verzweifeln, Elmar, nennst du das Gedanken? Was du willst, das willst du nimmer, was du fliehst, begehrst du eben. Tief wie eine Todeswunde geht ein Zwiespalt durch dein Leben. Hilf es, dich auf Hof und Hufe, wie du warst, zurückzuführen? Du verlörest im Gewinnen, doch gewannst du im Verlieren. Was dich kränkt und heilt, ich weiß es, besser als der Mann im Norden. Elmar, sei ein Christ, im Geiste bist du längst ein Christ geworden. Ich ein Christ? Seit Sorg und Kummer deine düstern Schlafgenossen. Elmar, wer da sucht, der findet, wer da klopft, dem wird erschlossen. Arme Menschen hin und wieder tun sie recht im besten Falle. Reicher Gott, in ewiger Liebe hält und hegt er dich und alle. Rief er dich, wie oft, sein Rufen übertäubten Wind und Welle. Endlich kam er selber führte dich zur Klosterzelle. Wund und Siech, die Wunde heilte und vom Siechtum fast genesen, zweifelst du, weil du so lange, allzu lange Siech gewesen. Sprachlos stand der junge Sachse, starr sein Blick und schlaff die Glieder, plötzlich wie vom Blitz getroffen, vor dem Kreise sank er nieder. Jammer in den nassen Augen lag er flehend auf den Knien, und die Hände faltend sprach er, segne mich und lass mich fliehen. Sei gesegnet, wilder Knabe, doch du darfst nicht von uns scheiden. Komm, wir gehen zum Pater Prior, er ist klug und rät uns beiden. Klug und fromm, die Bücher alle sind ihm kund von einem Helden, der geritten nach Damaskus, wird er Sturz und Sieg dir melden. Ende von Abschnitt 21.